Moin moin und hallo, herzlich willkommen zum großen Finale der Musikpodcast. Ja, der Plauschangriff allgemein neigt sich ja dem Ende hinzu und bis dato haben wir sehr viele schöne Videogame-Tracks in 8 ausladenden Musikpodcasts dann gehört. Ich hatte aber noch einiges an anderen Tracks rausgesucht, die ich gerne hier verwerten wollen würde und da bietet es sich an, noch einen Musikpodcast zum Abschluss dann mitzumachen. Als ersten Track hören wir aus dem Spiel Midnight Resistance das Stück Flood of Power. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, im ersten Level dort spielen. Das ist ein Spiel ein bisschen ähnlich wie Contra-Probotector, herumlaufen, herumballern, ein bisschen Endzeit-Zukunftsdesign. Wir hören die Mega-Drive-Variante von Flood of Power. Komponisten sind hier mehrere ausgewiesen, deshalb kann ich nicht genau sagen, bei welchem dann Flood of Power sozusagen entstanden ist, aber einer dieser Herren wird es gewesen sein. Atsusahara, Tatsuya Kiyuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida, den wir sogar schon mal hier im Musikpodcast gehabt haben, damals bei dem Street Fighter Arranged Soundtrack. Ich glaube, er hat dann die Ken-Musik gemacht und Arrangements von Hitoshi Sakimoto, aber wahrscheinlich waren es nicht die Mega-Referenten. Hier ist auf jeden Fall Flood of Power. We'll be right back. Der nächste Track stammt aus einem Spiel, das zu den Lieblingen von Kollege Simon tatsächlich gehört, über das wir auch sehr ausführlich im PlayStation 2 Plauschangriff damals gesprochen haben. Guitar Room Man ist ein Musikspiel für die PlayStation 2, später auch für die PSP umgesetzt, bei dem man als junger Nachwuchsgitarrengott langsam seine Skills sozusagen lernt und ausübt und dabei versucht, ein Mädel zu bezirzen, das Herz seiner Angebeteten zu erobern. Das sogenannte Legendary Theme, was wir jetzt hören werden, gibt es in zwei Varianten. Das eine ist die eher runtergebrochene Akustikversion. Wir hören aber die andere Version, die Stadium Rock Variante, wo der Junge dann auch seine Skills dann ausgelernt hat und dort zeigen kann, wie seine Liebe am besten über die Gitarre, über die E-Gitarre speziell ausgedrückt werden kann. Komponiert wurde das Ganze von einem Zwei-Personen-Team namens Coil aus Japan, im Speziellen der originale Composer Chihiro Harada. Hier ist das Legendary Theme aus Guitar Room Man. Damit kommen wir zum letzten Track von Akira Yamaoka, den wir ja auch schon relativ häufig, fast bei jeder Ausgabe des Musikpodcasts hier gefeatured haben. Shadows of the Damned ist angesagt wie beim letzten Mal schon, diesmal aber das Lied Different Perspectives, nur intoniert von Mary Elizabeth McGlynn. Ähnlich wie seine anderen Kompositionen, Room of Angel, Theme of Laura und wie sie alle heißen, schwingt ein gewisser melancholischer Unterton mit, aber ich ich finde, Different Perspectives hört sich, wie der Name schon ausdrückt, ein bisschen anders an als das, was man von ihm normalerweise gewöhnt ist. Und es ist ein schön emotionales Stück, das ich gerne auch mal wirklich mir zur Entspannung gönne. Deshalb, hier ist für euch Shadows of the Damned, hier ist für euch das letzte Mal Akira Yamaoka und Mary Elizabeth McGlynn mit Different Perspectives. Maybe die Ace Attorney Serie, auch besser bekannt als Phoenix Wright. Hierzulande ist ja eine meiner absoluten Lieblingsserien, das Grafik-Adventure, die Visual Novel, wo man vor Gericht als Phoenix Wright, der junge, strebende Strafverteidiger, dann Leute herausboxt, die zu Unrecht dann angeklagt wurden. Nicht nur das eigentliche Spiel hat mir damals auf dem Nintendo DS Mitte der 2000er sehr viel Spaß gemacht, sondern die Musik ist speziell sehr, sehr gut gewesen, auch gerade vom allerersten Teil. Wir hören jetzt das Stück Turnabout Sisters Theme 2001, das im speziellen Nintendo DS-Fall, dem fünften Fall, der hinzugekommen ist, verglichen mit dem Original, was ja auf dem Game Boy Advance gewesen ist. Also neuer Spielabschnitt, neue Musik hinzugekommen. Komponist ist Akemi Kimura, aber das ist nicht sein eigentlicher richtiger Name, sondern der heißt Naoto Tanaka, ist ein Komponist, ein Musiker, der für Capcom früher gearbeitet hat, mittlerweile aber bei Platinum Games gelandet ist und dort Spiele wie Mad World, Bayonetta und Anarchy Reigns vertont hat. Hier ist zumindest das gute originale Turnabout Sisters Theme 2001. Neon Genesis Evangelion ist nicht nur meine liebste Anime-Serie, sondern war zu ihrer Hochzeit in den 90ern auch Vorlage für diverse Videospiele, natürlich exklusiv in Japan geblieben, aber damals sind etliche Sachen rausgekommen, unter anderem für Sega Saturn und das Nintendo 64. Ja, die eigentliche Serie erlebt ja in den letzten Jahren immer wieder mal ein Revival. Es werden gerade Kinofilme, die auf der originalen Serie basieren, produziert mit anderer Geschichte. Ich habe mich zuletzt sogar noch mal hingesetzt und für meinen YouTube-Kanal einen Gedankensprung-Podcast aufgenommen zu meinen Ideen und Gedanken zum Konzept der Serie, zu der religiösen Thematik, riesigen Robotern, jungen Teenagern, die gegen sie kämpfen, abstrusen Story-Details und so weiter und sogar eine Story-Analyse gemacht, die fast schon Spielfilmlänge dann dort erreicht hat. Wir hören uns zumindest jetzt das Hauptthema der TV-Serie an, namens A Cruel Angel Thesis, in Japanisch sang Koku na Teshi no Teze. Komponiert wurde es von Neko Oikawa, zuständig für die Lyrics. Hidetoshi Sato hat komponiert und Toshiyuki Omon hat arrangiert das Lied. Und performt wurde es von der japanischen Sängerin Yoko Takahashi. Hier ist Cruel Angel Thesis. Poet and the Muse heißt das nächste Stück, was wir gleich hören werden und stammt aus Alan Wake, dem ja damals noch Xbox 360 exklusiven Survival Horror Game, habe ich mir auch extra dann damals dafür gekauft, mittlerweile auf die PC-Version umgeschwenkt, entwickelt bei Remedy Entertainment

Mein liebster Videospielkomponist neben Akira Yamaoka natürlich ist niemand Geringeres als Yasunori Mitsuda, Komponist von Games wie Chrono Trigger, Xenosaga, Xenogears und Chrono Cross selbstverständlich. Wir hören jetzt ein Super Nintendo Medley von ihm, verschiedene Tracks aus dem Spiel Radical Dreamers, was in Japan exklusiv für einen Download-Service für das Super Nintendo entstanden ist. Da konnte man mit seinem Modul an sogenannten Stationen in japanischen Game-Shops dann hingehen und sich das Spiel dort runterladen. Es war eine Visual Novel namens, wie schon erwähnt, Radical Dreamers und stellt sozusagen die Vorversion, die Urfassung von Chrono Cross dar, was dann später ja auf der PlayStation 1 rausgekommen ist. Deshalb finden sich viele erste Versionen der Songs, die im brillanten Chrono Cross Soundtrack mit dabei sind, hier in einer reduzierten, kleineren 16-Bit-Variante. Manche von denen gefallen mir tatsächlich sogar besser in dieser Version, darunter solche Tracks wie Snakebone Mansion und mein absoluter Liebling The Girl Who Stole the Stars, was bis heute, wenn ich den Track höre, gleich dann Emotionen, Feels sozusagen verursacht. Hier ist das Medley von Radical Dreamers und Yasunori Mitsuda. Yasunori Mitsuda war ebenfalls beteiligt an dem Soundtrack zu dem Spiel, aus dem wir gleich einen Track hören werden, aber hat nichts mit dem Track zu tun gehabt, den wir hören werden. Xenoblade ist angesagt mit das beste Japano-RPG für die Nintendo Wii oder besser gesagt Action-RPG vom Kampfsystem aus her. An dem Soundtrack waren sehr, sehr viele Komponisten beteiligt, wie auch schon erwähnt Yasunori Mitsuda, auch Yoko Shimomura war dabei, die wir ja in einem der letzten Musikpodcasts gehört haben mit ihrem Track aus Legend of Mana. Das Lied, was wir jetzt gleich hören werden, ist einer meiner persönlichen Lieblinge, heißt Those Who Bear Their Name, komponiert von einem Gespann namens Ace Plus. Das sind die werten Leute Tomori Kudo, Kenji Hiramatsu und Hiroyo Yamanaka, die aber auch bekannter ist unter ihrem Alias Chico. Ich bitte euch, bei diesem Song mal darauf zu achten, nicht nur wie er klingt, sondern auch die Geschichte, die ihr erzählt. Denn Those Who Bear Their Name ist das Lied, was läuft, wenn man auf der World Map auf einen Gegner trifft, den man eigentlich nicht besiegen könnte, der noch einige Level über einem ist. Und dann wechselt eben die Musik von dem normalen Kampftheme zu Those Who Bear Their Name. Und dieses Lied erzählt tatsächlich die Geschichte des Kampfes, die man dort hört. Also achtet mal darauf, am Anfang ist es noch eher bedrohlich, dass man quasi so schon den Eindruck bekommt, oh Gott, worauf habe ich mich dann eingelassen? Wenn man aber an diesem Kampf dran bleibt und nicht wegläuft, dann wechselt das Lied irgendwann mal auf ein eher, ja, so auf eine Musik, die eher dann ausdrückt, okay, wir bleiben jetzt dran, wir versuchen das einfach mal, und es pumpt einen so richtig auf. Ja, und wenn man dann noch weiter dran bleibt, wechselt die Musik nochmal, weil dann hat man ja schon wirklich eine Minute plus oder so durchgehalten an dem Gegner, und dann wird es auf einmal heroisch und uplifting und man kriegt richtig sozusagen nochmal einen kleinen Energiekick. Und ich habe wenige Lieder erlebt, die dann wirklich so exakt das ausdrücken, was man dann eigentlich im Verlauf eines Kampfes so spüren würde. Wenn man vorher wegläuft, dann hört das Lied eben auf und der Verlauf kann nicht funktionieren, aber sehr clever gemacht und ich finde, kann man auch separat gut anhören. Hier ist Those Who Bear Their Name. Nach diesem Heavy-Metal-Angriff auf alle Sinne wollen wir es mal ein klein wenig entspannter angehen lassen und hören uns das Stück Reminiscence aus Suikoden 2 an. Wie es die 2 schon im Namen ausdrückt, ist Suikoden 2 der Nachfolger des ersten Suikoden, Genzo Suikoden in Japan, eines der frühesten Japano-Rollenspiele für die PlayStation 1. Das hat einen fantastischen Soundtrack gehabt, der ist insgesamt ein klein wenig schwächer, würde ich persönlich sagen, bei dem zweiten gewesen, außer eben solchen Ausnahmestücken wie Reminiscence. Dafür ist der Rest des Spieles um so weit drüber über Suikoden 1, dass es zu meinen liebsten Games aller Zeiten zählt. Also ich würde es fast auf eine Stufe mit Chrono Trigger tatsächlich bei mir stellen und ich werde es, denke ich, auch nochmal dann in separater Form mal vorstellen, in einem Sprite-Seeing und so weiter. Reminiscence wurde komponiert von dem Gespann Miki Higashino und Keiko Fukami, spielt während eines relativ frühen Flashbacks im Spiel in der ersten oder ungefähr zweiten Spielstunde, ist es, wo man in Schwarz-Weiß so die Bande der Freundschaft und Verwandtschaft zwischen dem Hauptcharakter, seiner Schwester Nanami und seinem besten Freund Joey so, ja, sprießen zu sehen, dann beginnt. Und zumindest, das ist ein Stück, was ich im Spiel gerne höre und auch außerhalb des Spiels. Hier ist Reminiscence, beginnt euch jetzt zu entspannen. Kommen wir jetzt zu einem Chiptune-Stück von einer Konsole, die wir bisher in den Musikpodcasts nicht so häufig zu hören bekommen haben, nämlich dem NES, dem Famicom, dem Nintendo Entertainment System und dem Spiel Journey to Silius. Journey to Silius ist ein eher weniger bekanntes Run-and-Gun, also sozusagen ein Spiel ähnlich wie Contra Probotector oder auch das Midnight Resistance, was wir ja zu Beginn dieses Podcasts schon gehört haben. Und ja, das ist ein kleines, nettes Spiel, programmiert von Sunsoft und mitentwickelt von Tokai Engineering in Japan. Man steuert auf einer, ja, ich glaube, es ist auf dem Mond oder auf jeden Fall auf einem Alien-Planeten mit so Endzeitstimmung einen kleinen Jungen, der von links nach rechts läuft und dort Aliens wegballert und so weiter. Das macht man mit ziemlich cooler Musik. Wir hören das Stück, das im Titelmenü läuft, den Titlescreen. Die Komponisten sind Naoki Kodaka, Nobuyuki Hara, Shinichi Seiya und Naohisa Morota. We'll be right back. City Hunter dürfte hierzulande den meisten bekannt aus dem Fernsehen sein, nicht nur durch den Film von Jackie Chan aus den 90ern mit der sehr berühmten Street Fighter 2 Verarsche damals, sondern auch als Anime hierzulande gelaufen, TV-Serie, unter anderem auf MTV komplett ausgestrahlt gewesen. Und City Hunter ist ursprünglich aber ein Manga gewesen, in dem die in Anführungsstrichen Abenteuer des Detektivs Ryo Saiba gezeigt wurden, der nicht nur ein Experte im Nahkampf und mit Schusswaffen ist, sondern auch einen extrem lüsternen Charakter hat, aber nie wirklich so richtig zum Schuss kommt. Jedenfalls, ich habe den Manga sehr, sehr gerne gelesen, auch die Anime-Serie geschaut und es gibt natürlich auch Videospiele rund um Ryo Saiba und City Hunter, prädominant Anfang der 90er auf der PC Engine in Japan rausgekommen. Wir hören uns gleich das Stück Get Wild an. Das war das Abspann-Theme der originalen TV-Serie, komponiert und performt von einer japanischen Band namens TM Network. Die besteht aus den Mitgliedern Tetsuya Komuro, Takashi Utsunomiya und Naoto Kine, der an der Gitarre stand. Ja, Get Wild hören wir jetzt hier nicht in der Originalfassung, sondern im 1997er Update von einer Frau statt einem Mann intoniert und nochmal ordentlich draufgedreht. Das ist ein sehr schöner Track, den ich auch des Öfteren gern mal wieder höre und der bringt so richtig, vor allem wenn man mal Sport macht, das Blut zum Pumpen. Hier ist Get Wild in der 1997er Variante. I'm sorry. Etwas chilliger geht es zu mit dem kommenden Track aus dem Spiel Virtue's Last Reward namens Placidity. Virtue's Last Reward war mein persönliches Lieblingsspiel 2012 gewesen, habe ich mir damals importiert für die PlayStation Vita, mittlerweile auch hierzulande erhältlich für den 3DS und die Vita, leider nur mit japanischer Sprachausgabe und nicht der Wahl zwischen japanischer und englischer, wie meine US-Version. Virtue's Last Reward ist eine Visual Novel, ein Grafik-Adventure mit recht hohem Puzzleanteil und super spannend geschrieben, eine Geschichte, die vor Plot-Twists eigentlich nur so trieft und speziell für die Leute, die 9 Hour Nine Persons, Nine Doors gespielt haben, den Vorgänger auf dem Nintendo DS. Man findet einen Moment nach dem anderen, wo einem effektiv eigentlich das Hirn wegschmilzt. Zumindest die Musik bei beiden Spielen wurde komponiert von Shinji Hosoe, einem Komponisten, der auch sehr oft für Sega Sachen gemacht hat. Und er hat einen eher, ja, durch die Horrornatur der Spiele einen eher elektronischen, bedrohlichen Stil dort reingebracht. Das Placidity, was wir hier hören, ist weniger bedrohlich, sondern das ist mehr die Musik, die dort während ja, der meiste Zeit der Redesequenzen im Spiel läuft und die ist wirklich entspannt, hat aber dann auch noch durch die Natur des Spieles und die Art der Komposition. Also ich höre das Spiel auch sehr gerne an, ohne dass es läuft, also den Soundtrack gerne im Hintergrund und Placidity hat, wenn ich hier bei mir auf iTunes drauf gucke, gleich 150 Mal gespielt worden in den letzten Jahren, immer wieder mal. Also ich habe immer noch nicht die Nase voll und ihr könnt gleich selbst mal reinhören. Hier ist Placidity. Bedrohlich geht es gleich weiter mit einem Track aus The Legend of Zelda Majora's Mask, einem Spiel, was man entweder abgöttisch verehrt oder zum Teufel wünscht. Bei mir ist es zumindest so, dass ich dieses Spiel einfach fantastisch finde und auch gerade den Track An End, komponiert natürlich von niemand anderem als Koji Kondo, dem Hauptkomponisten der Serie. Dieses Lied spielt in den letzten 6 Stunden des Games. Man hat 72 Stunden Zeit, um den Absturz eines Mondes, eines Meteors auf die Welt Termina zu verhindern. Und 6 Stunden kurz bevor der Meteor dann auf die Oberfläche trifft und alles Leben auslöscht, spielt, wo normalerweise eher weniger Musik ist und man durch die Soundeffekte dominiert ist, dieses sehr bedrohliche, sehr minimalistische Stück, was einfach diese Weltuntergangsstimmung richtig gut transportiert. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Ding höre. Und wer das Spiel mal gespielt hat, der kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Hier ist An End aus The Legend of Zelda Majora's Mask. Es gab mal eine Zeit, wo der Sportspielemarkt noch nicht komplett von EA und FIFA überrannt wurde. In den 90ern hat es sehr, sehr viele Fußballspiele gegeben, die man als Alternative zocken konnte. Und eines, was ich sehr lange und sehr häufig gespielt habe, war International Victory Goal auf dem Sega Saturn. Heutzutage eher weniger spielbar. Was aber heute noch heraussticht, ist der Soundtrack, der komponiert und eingespielt wurde von Jun Senue, einem japanischen Komponisten und Gitarristen, der sehr oft mit Sega zusammengearbeitet hat, ich glaube auch und mit Crush 40 zusammen an den Sonic Adventure Soundtracks beispielsweise. Man hört ihn sehr oft, wenn dort an der Gitarre was zu tun ist. Und ich habe etliche von den Liedern, die wir jetzt nicht hören werden, aber zumindest da auch mit auf dem Spiel vorhanden sind als Audio-Tracks, auch selbst auf der Gitarre einstudiert. Das sind schöne Gitarrensoli, die man ausprobieren kann. Das, was wir hören werden, heißt Everyone's a Hero und man hört es im Abspann. Das ist eine Akustikgitarrenvariante der Titelmelodie, die, glaube ich, wie wenige andere Abspannlieder so schön das Ende einer Reise zusammenfasst. Also ich finde es schön emotional und selbst wenn man das Spiel nicht gespielt hat, man weiß, es ist jetzt vorbei und es ist eigentlich auch gut so. Hier ist Everyone's a Hero. Thank you. Masaya Matsuura ist das kreative Genie hinter den Parappa the Rapper Spielen, eines der frühesten Musik- und Rhythm Games auf der PlayStation 1, und es hat für unendlich viele klassische Tracks gesorgt, die heute noch zitiert und referenziert werden. Darunter Chop Chop Master, Onion, Kick Punch, It's All in the Mind. Das kennt, glaube ich, jeder, der damals mit der PlayStation aufgewachsen ist, Mitte der 90er. Kollege Simon und ich haben es sogar in einer der frühen Game One Folgen dann gemeinsam ausgegraben. Wir hören uns das Stück Instructor Mussolinis Rap dann an, das während der zweiten Stage des originalen Parappa the Rapper spielt, wo man seine Fahrprüfung ablegen muss. Und ich finde, das ist heute noch ein genauso absurdes Stück wie damals. Ich hätte eigentlich fast jeden Song dort aussuchen können, aber mir war gerade der Mussolini-Rap dann am ehesten im Gehör. Übrigens, ein Sample ist hier vorhanden aus dem Lied von der deutschen Gruppe Can namens Turtles Have Short Legs. Das ist das originale Stück, was gesampelt wurde. Hier, man kann ja gerne mal auf YouTube oder anderswo reinhören, wo da die Samples dort entstanden sind. Wer Fan von Can, der Gruppe, ist, der braucht sich nicht wundern, dass da ein paar ähnliche Überschneidungen dabei sind. Hier ist jedenfalls Instructor Mussolinis Rap. Alright, we're here, just sitting in the car. I want you to show me if you can get far. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Now step on the gas. Step on the gas. When I say boom, boom, say bam, bam, bam, no pause in between. Come on, let's jam. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the gas. Step on the gas. I'm glad you know which way to go, but it ain't gonna stop me. Here we go. Check and turn the signals to the right. Check and turn the signals to the right. Now turn to the right. Now turn to the right. Check and turn the signals to the left. Check and turn the signals to the left. Now turn to the left. Now turn to the left. Whoa, ho, ho, ho, stop the car. We got an emergency, can't you see? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Guess. Guess. What? What? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Guess. Guess. What? What? I forgot to close the door. You forgot to close the door. Check and turn the signals to the left. Check and turn the signals to the left. Step on the gas, now turn to the left. Step on the gas, now turn to the left. Step on the brakes. Step on the brakes. Do you know why we stopped the car again? Do I know why we stopped the car again? That's because you just got your license. So, und damit kommen wir zum letzten Track im letzten Musikplauschangriff, und der gehört keinem anderen Spiel als Castlevania Symphony of the Night. Die originale Komponistin des Spieles, Michiru Yamane, war ja erst kürzlich vor Symphony of the Night mit Castlevania Bloodlines auf dem Mega Drive zur Serie gestoßen und hat seitdem so ziemlich alles vertont, was es gegeben hat. Symphony of the Night, ein fantastischer Soundtrack, sehr inspiriert natürlich vom Gothic-Style, von den klassischen Melodien, die die anderen Komponisten bei Konami dann ins Leben gerufen haben, aber auch sehr viel Eigenständiges dabei gepackt. Das Abspann-Theme aber ist komplett konträr gegenüber zu dem, was wir gehört haben, weder atmosphärisch noch irgendwie bedrohlich, sondern es ist ein R&B-Stück in der Art, wie man es auch von Mariah Carey tatsächlich erwartet hätte. Das heißt, I Am The Wind wurde komponiert von Rika Muranaka und einem amerikanischen R&B-Produzenten namens, wie heißt er denn nochmal? Tony Haynes. Und es wurde aufgeführt von Cynthia Harrell, die, wenn ich mich nicht komplett irre, auch das Lied Snake Eater aus Metal Gear Solid 3 gesungen hat, was wir ja auch schon mal in einem der vergangenen Musikplauschangriffe dann gehört haben. Ich überlasse die Bühne Cynthia Harrell, ich überlasse die Bühne Castlevania Symphony of the Night und I am the wind, I am the sun, and forever we'll all be one. Thank you. 9 ganze Musikplauschangriffe, über 10 Stunden Musik und weit über 100 Tracks haben wir in den vergangenen Jahren hier gehört. Und natürlich gibt es da draußen unendlich viele weitere Tracks, unendlich viele weitere Lieder und Kompositionen, die es total wert gewesen wären, hier einmal in einem der Podcasts zu landen. Aber ich hoffe mal, dass zumindest die Leute, die vor den Musikplauschangriffen nicht so viel mit Videogame-Mucke dann am Hut hatten, dadurch inspiriert wurden, mal selbst ein wenig rauszugehen und mal zu suchen, was denn die Spiele auch musikalisch musikalisch so begleitet. Für mich ist es eben ein sehr, sehr wichtiger Part der Spiele, den ich nicht nur innerhalb der Spiele genießen, sondern auch außerhalb der Spiele genießen kann. Und es war mir eine große Freude und ein großes Vergnügen, hier diese Musikplauschangriffe zusammenzustellen. Es war natürlich immer auch ein Arsch voll Arbeit da, wirklich, welche Lieder nimmt man wo, in welcher Variante, wie passt wo was zusammen, wo sind die Infos, die man nochmal raussucht. Ein Aufwand, der eigentlich in keiner Relation steht, aber ich habe ihn gerne gemacht, weil es ja auch ein bisschen was dann damit zu tun hatte, so wie man früher Mixtapes gemacht hat. Das hat ja heutzutage leider nicht mehr so viel Relevanz. Da haut man was in eine Playlist rein und fertig ist. Das ist nochmal ein klein wenig mehr Aufwand, was einen aber auch emotional näher bindet. Ich bedanke mich bei euch allen für das fleißige Zuhören und auch für die fleißigen Einsendungen der Tracks. Ihr könnt natürlich weiterhin alle Musikplauschangriffe und die restlichen Plauschangriffe hören, bis wir uns an anderer Stelle nochmal hören. Dann sage ich aber ciao, ciao und bye, bye. Gehaben Sie uns wohl.